ich dich sah, stand für mich die Erde still. Wir hatten beide niemals vorher dieses Herz an Herz Gefühl. In deinem Blick, da konnte ich sehen, du bist oft allein. Doch wir wussten beide, dass mit uns das darf nicht sein. Als wir uns dann wieder trafen, schien die Sonne in mein Herz. Und seit Tagen such ich nur nach dir, sende meine Träume himmelwärts. Ist mein Lieblingsfehler, bleib bei mir heute Nacht. Mein Lieblingsfehler hat dich dazu gemacht. Du bist mein Leben, mein heller Sonnenschein. Ohne dich will ich nie wieder sein. Endlich klar.